Sie euch recht herzlich im Namen des Vorstandes willkommen heißen zu dieser Wochenendveranstaltung mit Dharma Deepa. Wir danken dem Dharmapeter, dass er hier Dharma Deepa gekommen ist und unserer Einladung gefolgt ist und dass wir ein lehrreiches Wochenende vor uns haben. Also das Thema zum Beispiel heute, was er sich überlegt hat, ist die Erziehung des heilsamen Gefühls im Buddhismus. Ist das interessant für alle? Also es wurde kein Thema gegeben, dann ich habe selbst denken müssen und dachte ich, für die Leute hier wahrscheinlich, das ist das interessanteste Thema, was ich mir ausdenken könnte. Habe ich recht gehabt? Ja, mit Gefühl haben wir ja nur wirklich zu tun. Nicht? Und ja, also heute haben wir den Vortrag. Morgen beginnt das Seminar um 9 Uhr und endet um 18 Uhr. Also vielleicht noch ein paar kleine organisatorische Fragen. Also mein Name ist Wolfgang Krohn, wer mich nicht kennt. Das ist Wiebke Jensen, die wird beim Seminar mit teilnehmen. Also wir haben dann für morgen einen Plan ausgestellt, der hängt aus oder der steht zur Verfügung. Und es geht wieder um Dana, nicht? Also Dana ist ja ein wichtiger Teil der Veranstaltung, dass ihr vielleicht entsprechend zu essen mitbringt für den Mönch und auch für den Begleiter Michael. Der ist, darf ich vielleicht auch noch vorstellen, das ist hat die Organisation hier in Deutschland vorgenommen für Bandesseminare. Und also, dass ihr was mitbringt und dass wir das in Form eines Buffets dann also anschließend dann selber also mitbenutzen. Das ist das eine. Und das andere ist, möglichst Ruhe hier bewahren im Hause. Das ist ja auch als Schweigeseminar hier deklariert, nicht? Oder ist so angedacht, dass wir möglichst schweigen, denn schwatzen und erzählen, das können wir den ganzen Tag und davon ist ja die Welt voll. Also wenn man sich auf diesen Raum, sowohl unseren Garten, dann beschränkt nicht, oder ein Stehen spazieren in der Pause, eine längere Pause, zum Beispiel morgen machen wir von 12 Uhr bis 13.30 Uhr eine Pause, da könnt ihr dann, wollen wir nicht nur essen, sondern man kann jeder auch so eine Pause machen, wie er das nach eigenen Bedürfnissen, also gewöhnt ist. Wir haben unten einen weiteren Ruheraum, nicht, also kann man sich da noch hinlegen mit einer Wolldecke oder so. Nicht. Das ist das eine, also Ruhe und möglichst das Zentrum nicht verlassen, sondern möglichst also zentriert, also vor Ort sein, nicht? Was der Bande dann sagt, dass man das auch irgendwie verinnerlicht und nicht gleich wieder in die Welt geht und ich muss ja noch was einkaufen, Familie ist ja hier, nicht? Und so, dann hat man gleich wieder, also den ganzen Samsara vor sich und hinter sich zieht man den sich hier. Aber ich will dann also auch mit meiner Ausfertigung also Schluss machen. Ich darf mich nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und ich freue mich, dass ihr also dann auch ein bisschen Freude dann und an der Lehrergründung Freude habt. Und dass es dann auch für den Band eine gelungene Veranstaltung wird für euch dann auch. Nicht? Vielen Dank dann, ja. Also ich fange an. Ein bisschen offiziell mit Andacht an die drei Juwelen, was Quelle von unserer Inspiration ist. Diejenigen, die gelernt haben, ich rezitiere in der Pali-Sprache, nicht in Chinesisch, das wäre zu kompliziert. Und diejenigen, die das kennen, können natürlich mit mir rezitieren. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akariko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditambo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato Savakasango Ujupatipanno Bhagavato Savakasango Nyayapatipanno Bhagavato Savakasango Samichipatipanno Bhagavato Savakasango Yadidam Chattari Purisayugani Artha Purisapugala Ese Bhagavato Savakasango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Ti evang Bundang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo Bhayam Va Champitattam Va Lomahamso Nahesatiyati. So, als das Thema, wir haben dann ausgewählt, die Entwicklung von heilsamen Gefühlen in Buddhismus. Es wurde mir vorgeschlagen, dass ich über Satipatthana Sutta rede, aber in Satipatthana Sutta gibt es natürlich auch Betrachtung Vedana Anupassana, Betrachtung von dem Gefühl, man kann das verbinden. Aber Satipatthana Sutta ist sehr komplex und lässt sich nicht natürlich in 2 Tagen. Außerdem, ich habe vor kurzem ein Retreat im Buddha-Haus in Süddeutschland, wo das Thema war Kaya Gata Sati Sutta. Dann, ich habe genug von Satipatthana. Also, ich werde reden über das Gefühl im Buddhismus, in dem Verständnis von Gefühl ist eigentlich von zentralen Bedeutung für das Verständnis von der ganzen buddhistischen Lehre. In wie die Studenten von Buddhismus alle wissen, wir befinden uns im Teufelkreis von Samsara. Und dieses Teufelkreis von Samsara wird erklärt durch die 12 Angas, 12 Glieder von der bedingten Entstehung. Und dieser Teufelskreis lässt sich, ist wegen unserer Nichtwissen und natürlich wegen Karma. Und das Glied, wo sich eben dieser Teufelskreis, in dem wir uns befinden, und als Resultat davon wir samsarisches Leiden empfinden, nach der Buddha-Lehre, Leiden, der körperliche Leiden, natürlich kann niemand, indem man geboren wird, kann niemand vermeiden. Aber geistliche Leiden zu vermeiden, ist natürlich Ziel der buddhistischen Lehre. Und Studium von Buddhismus wird dann erfolgreich, nur indem man in diese Streben, geistliche Leiden zu vermeiden und im letzten Ende zu beseitigen, dann Erfolg kommt davon, dass man dieses unnützliches Leiden mindert und im letzten Ende dann auch beseitigt. Das ist Ziel der buddhistischen Lehre. Und dieses Teufelskreis von geistlichen Leiden, die alle von uns bestimmt schon erfahren haben, sonst würden wir uns nicht hier treffen, lässt sich eben nur beseitigen in diesem Glied von Vedana bedingt, Tanha. Gefühl, Vedana wird auf Deutsch als Gefühl übersetzt, aber Vedana bedeutet viel mehr als Gefühl. Wir werden darüber noch viel sprechen können. Wir jetzt übersetzen das als Gefühl, aber wir sollen wissen, dass Vedana eigentlich bedeutet Erfahrung oder Anfang von dem Objekt. Und wie wir das Objekt empfangen, dann bestimmt, wie wir das Objekt differenzieren und wie wir auf das Objekt reagieren. Deswegen Gefühl ist von zentraler Bedeutung in alles, in allem, was wir machen, und bestimmt das auch. Wir sind an Leiden durch Gefühl gebunden, was uns eigentlich dieses Zustand von Leiden, was verursacht ist, Missverständnis von dem Gefühl. Missverständnis von dem Gefühl im Sinne, wie wird es, wie wissen wir, dass wir das Gefühl nicht verstehen und dass wir uns dann in Zyklus von Leiden befinden, indem wir uns, indem wir anhaften an das, was als angenehme erscheint. Ich sage erscheint, weil das, was angenehme erscheint, kann in, wie wir alle wissen, in anderen Umständen wieder sich zu unangenehmem wenden. Eben das, was uns als das Angenehmeste erscheint, wird sehr oft auch die Quelle von den unangenehmsten Gefühlen, von Ärger, Hass und so weiter, wenn die angenehmen Gefühle frustriert sind. Also wir wissen, dass wir uns im Zustand von Samsara befinden, indem wir an die angenehmen Gefühle anhaften, indem wir uns gegen unangenehmen Gefühlen verweigern und stoßen sie weg mit aller Wille. Und indem wir verblendet sind, im Sinne von Unsensitivität, Unklarheit des Geistes, das sich manifestiert durch Langeweile, Schläfigkeit oder Aufgeregtheit, dann da wissen wir, dass wir verblendet sind gegenüber den Gefühlen, die nicht angenehm und auch nicht unangenehm als angenehm und auch nicht angenehm erfahren wurden. Also derjenige eben, der edler ist, der dann durchdrängt diese Teufelskreis, und derjenige, der befreit ist, ist dann frei von diesen Tendenzen, von Anhaften an das, was angenehm ist, Abwehr gegen das, was unangenehm ist, und Verblendung gegenüber das, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist. In einigen buddhistischen Schriften, so wie Yogacara Bhumi Shastra, das ich mich besonderes beschäftige mit, sind auch die Gefühle direkt verbunden mit den Qualitäten von den Objekten. Wir anhaften an das angenehme Gefühl in dem Sinne, dass der Kontakt mit dem Objekt das angenehmes Gefühl hervorbringt. Das Objekt hat Qualität von Weichheit, von Glattheit und so weiter, die uns gefallen. Also sehr wichtig zu verstehen, dieses Komplex, in dem wir uns befinden. Dann in Satipatthana Sutta, Herr Koron wollte, dass ich darüber spreche, werden alle diese Gefühle dann kategorisiert. Die reine Betrachtung von den Gefühlen ist dann die heilsame Gefühle, sind die Gefühle, die nicht Objekt von Anhaften ist, wie wir wissen. In der bedingten Entstehung Vedana verursacht Tanha. Tanha oder Trishna bedeutet Durst. Und Durst verursacht dann Anhaften. Und Anhaften verursacht dann die positiven oder negativen oder neutralen oder Karma, die wir dann in der Tat unsere Karmas, unsere Taten sind Reaktion auf diese Gefühle. Entweder reagieren wir auf heilsame Weise oder reagieren wir an unheilsame Weise. Wenn wir auf heilsame Weise reagieren, dann Resultat davon, so die buddhistische Lehre, ist, dass wir mehr und mehr Zufriedenheit, mehr und mehr Freude im Leben erfahren. Wenn wir auf unheilsame Weise reagieren, dann erfahren wir natürlich mehr und mehr unheilsame Gefühle und Leiden, das damit verbunden ist. Das ist dann unsere sozusagen Dasein in Samsara. Wichtig ist zu wissen, dass diese Anhaften an den Gefühlen ist nicht Anhaften an den Gefühlen, die kommen mit dem Objekt, das wir in Gegenwart erfahren. Diese Anhaften an den Gefühlen kommt immer diese Tanha, Durst will zu anhaften, es handelt sich immer nicht um jetzige Gefühl mit dem gegenwärtigen Objekt, sondern an Verbindung mit den Gefühlen, die wir erlebt haben, mit den vergangenen Objekten. Sehr wichtig zu verstehen. Also, wenn Durst wird zu Anhaften, es ist immer Durst an die vergangenen Objekte, die dann Grundlage ist für unsere gegenwärtige Anhaften. Also nach der buddhistischen Lehre, alle Zustände des Geistes, die wir erfahren, sind mit Gefühl verbunden. Nichts wir können erfahren ohne Gefühl. Sobald es gibt Kontakt mit einem Objekt, ob es geistliches Objekt ist oder sinnliches Objekt, muss unbedingt da auch Empfang von dem Objekt sein. Und dieser Empfang von dem Objekt ist nichts anderes als Gefühl. Da Gefühl in indische Philosophie hat viel breitere Bedeutung, als was wir hier verstehen. Deswegen Vedana ist von dem Wurzel Wissen. Wir wissen sozusagen die Objekte durch Gefühl. Gefühl dann empfängt das Objekt im Ganzen. Der Geist natürlich, nach der buddhistischen Lehre, ist bestimmt durch die Geistesfaktoren. Ohne Geistesfaktoren, die Geist bestimmen, gibt es keinen Geist. Und von den Geistesfaktoren, wichtigste Geistesfaktor ist eben Vedana. Vedana ist von dem Wurzel Vid, und Vid bedeutet eigentlich Wissen. Wir wissen das Objekt, in dem wir ihn empfangen. Und wir wissen ihn als angenehm oder unangenehm oder nicht angenehm oder nicht unangenehm. Und wie die Schriften erklären, unsere Denken, unsere Geistesprozesse sind eigentlich basiert auf dieser Unterscheidung. Was angenehm ist, uns gefällt, was unangenehm ist, uns nicht gefällt. Und was nicht angenehm und nicht unangenehm ist, darüber sind wir verblendet. Wenn, so die buddhistische Philosophie, wenn wir erfahren unangenehmes Objekt, die Tanha oder Durst kommt zustande nur, wenn dieses Erfahren von dem angenehmen Objekt Atripti heißt nicht, dass man nicht mit dem Objekt erfüllt wird. Indem man nicht mit dem Objekt erfüllt wird, mit dem angenehmen Objekt erfüllt wird, wird Durst erzeugt. So, die Satipatthana Sutta spricht von diesem Gefühl, angenehmen Gefühl, in dem Durst wird erzeugt und durch Durst dann anhaften, als unheilsame angenehmes Gefühl. Unheilsames, angenehmes Gefühl. Wie wissen wir, dass wir ein unheilsames, angenehmes Gefühl haben? Indem das Gefühl Durst und Anhaften erzeugt. In dem Sinne ist es genannt Sa-Amisa. Sa-Amisa heißt, Amisa wörtlich heißt rohe Fleisch. Rohe Fleisch ist ein Gefühl, das mit den Anhaften an sinnliche Panchakama Guna, die Qualitäten von die von fünf Sinnesgebiete. Sinnesgebiete. Fünf Sinnesgebiete. Anhaften an diese, das heißt dann Sa-Amisa, mit rohem Fleisch, in dem unsere, wir erfahren ihn durch fünf Sinnen, diese Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, die gehören zu unserem Fleisch, zu unserem Körper. Und das sind auch dann grobe Gefühle. Wie wir wissen, die geistigen Gefühle sind viel feiner als die Gefühle, die auf die fünf Sinnen gebunden sind. Nach der Lehre von Abhidhamma, wenn wir mit den fünf Sinnen erfahren ein Objekt, wir erfahren ihn, so wie ein Hammer stoßt an Baumwolle. Sie wird sehr, sehr große, wie sagt man, sehr große, na, Michael, sehr große Resistenz. Deswegen wird grob. Dann diese geistige Gefühle sind mehr fein, indem so wie zwei Baumwolle Kugeln sich reiben. Dann, wie entwickelt man angenehme, heilsame Gefühle? Nach der buddhistischen Lehre, durch die Meditation, durch Übung von Jhanas, Samadhi, durch Vipassana, durch Entsagung und natürlich durch Entwicklung von überweltliche Objekt, das ist zu Einsicht an überweltliche Objekt Nirvana. Und vor allem durch Weisheit. Alle diese Prozesse sind mit Weisheit verbunden. Also Vipassana in diesem Sinne ist Synonym von Weisheit, aber Weisheit in der Tat ist verbunden mit alles, nicht nur mit Vipassana in engem Sinne als Betrachtung von Vergänglichkeit. Also nach der buddhistischen Lehre, so zum Beispiel Salayatana Sutta, wird gesagt, dass erst jemand, der Buddhismus tief studieren möchte, er sollte sich bemühen, die unheilsame, angenehme Gefühle durch heilsame, angenehme Gefühle zu versetzen. Indem er das macht, wird er dann automatisch, indem er wirklich mit sich Mühe gibt und mit Verständnis macht, wird er auch kommen zu Entsagung, Loslassen. Dann als Resultat, das nächste Stadium kommt, dass man die unangenehme, unheilsame Gefühle durch unangenehme, heilsame Gefühle versetzt. Es wird auch gesagt, in den buddhistischen Schriften, dass der Weg zur Klarheit ist der Weg von Shamatha und Vipassana. Der Weg von Shamatha ist Entwicklung des Geistes. Und der Weg von Vipassana ist Entwicklung von Körper. Körper hier heißt besonders Körper von den geistigen Faktoren, die Geist bestimmen. Aber indem sie so eng mit Körper verbunden sind, ist es auch natürlich Entwicklung von dem Körper, im physischen Körper, wie wir ihn Körper oder Kaya auf in der Sanskrit- oder Pali-Sprache hat ähnliche Bedeutung wie Kanda oder Aggregat. Es sind immer viele Sachen zusammen. Unser Körper ist auch viele Sachen zusammen, besonders die fünf sinnliche Organe, die sozusagen unsere Wahrnehmung von der Welt bestimmen. Und im letzten Ende dann, man versetzt die unheilsame, neutrale Gefühle durch heilsame, neutrale Gefühle. Das ist natürlich dann dieser Weg führt dann zur vollen Befreiung. Der buddhistische Weg kann man sagen, hat drei Stufen. So wird erklärt, zum Beispiel in Madhyanta Vibhanga Asanga erklärt, auf diese Weise. Erster Schritt ist Udvega. Udvega heißt, dass man indem sie hergekommen sind, nicht zu anderen Platz ist es wegen Udvega, indem sie, vielleicht haben wir etwas von dem Leiden verstanden und wollen wir, haben wir den Wunsch, uns von Leiden zu befreien. Das ist dann unser Impuls. Durch dieses Impuls dann haben wir ein authentisches Wunsch, die Buddha-Lehre zu lernen und zu praktizieren. Nächster Schritt ist, wenn man, nächster Schritt ist dann, man kann sagen, loslassen, Upeksha, indem man etwas Buddha-Lehre praktiziert, man versteht, dass damit man die Buddha-Lehre wirklich nicht nur intellektuell versteht, aber damit man es auch im täglichen Leben erfolgreich anwenden kann, muss man lernen, loszulassen. Das ist das zweite Stadium. Und drittes Stadium danach ist dann die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Das ist dann Inhalt von Befreiung. Tattva Darshana, sehen, was die Wahrheit in der buddhistischen Lehre Dharma oder Dhamma ist, die Hauptbedeutung ist die Wahrheit. Und Wahrheit in diesem Sinne ist auch Sinn von allen Religionen. Religion, ich immer wiederhole, die ursprüngliche Bedeutung von Religion ist religere, uns wieder verbinden. Mit was? Mit dem Wahren. Solange wir nicht mit dem Wahren verbunden sind, wir leben in unseren eigenen Illusionen. Und unsere ganze Welt sind nur diese Illusionen. Dann die Bedeutung von Religion ist, dass man dann die Dimension der Wahrheit in unsere tägliche Erfahrung hineinbringt. Dann ist unser Studium von Religion oder von Dharma, von der Wahrheit, erfolgreich. Und eben, wenn man studiert Religion oder Weisheit in dem buddhistischen Sinne, dann geht man durch diese drei Phasen von dem Prozess von Erkennen der Wahrheit, von sich wieder verbinden mit der Wahrheit. Dann, warum diese Folge, indem, wenn man die Voraussetzung für sehr klar, wir können sehen, dass wir meisten haften an das, was Angenehmes ist. Dann muss man anfangen mit einer angenehmen Erfahrung. Dharma soll dann sein, ein angenehmes Erfahrung. Wenn Dharma wird zu eigener Erfahrung, dann sozusagen, was kommt, man irgendwie geht gegen Strom, indem man sich nicht mit der Welt identifiziert. Man weiß, dass es muss, indem es eine Dimension von Wahrheit gibt, man kann sich nicht mit der Welt identifizieren. Wenn man sich mit der Welt identifiziert, kommt man nicht aus der Welt raus. Und der Weg der Welt ist der, wie Dhammapada sagt, Anyahi labu upanisa anya nibbana gamini. etat yatha bhutam nyatva savakohoti buddhasa. Ein Wert, ein Schüler von dem Buddha, in dem man weiß, wie es wirklich ist, yatha bhutam, nach der Wahrheit, dass Weg für sich Gewinn für sich, Labha, und Weg zur Befreiung sind zwei andere Wege, die in Welt, mit der Welt zu leben ist, heißt für uns, die meisten Mitmenschen, heißt etwas für sich zu gewinnen, für sich nehmen. Und meistens ist es das, was gut für uns ist, ist nicht, nicht gut für die anderen. Ist das so? So ist die Welt. Was vorteilhaft für uns ist, ist sehr oft nicht vorteilhaft für die anderen. Und Weg der Welt ist, dass man will vorteilhaft für sich selbst, wenn schon nicht für sich selbst, dann mindestens für eigene Familie. Ich komme aus einem ehemaligen sozialistischen Staat, da gab es einen Slogan bei uns: Wenn man nicht bei dem Staat stellt, stellt man bei der Familie. Also man will unbedingt etwas für sich stellen, und wenn schon, dann für eigene Familie. Und das für viele von uns Mitmenschen ist das angenehme Gefühl, wenn wir das machen können. Dann buddhistische Weg ist erst, und der Buddha auch in den Schriften erklärt den Weg zur Befreiung durch Erfahrung von immer mehr heilsamen, angenehmen Gefühlen bis zu heilsamste Gefühl man sagt Summum Bonum von allen heilsamen Gefühlen, was ist Gefühl von Befreiung. Also erst erfährt man Niramisa-Gefühl. Niramisa heißt nicht mit Anhaftung, mit Tanha verbunden. Das ist ein Gefühl von in Meditation. Je höher die Meditation, desto feiner wird dieses angenehme Gefühl. In der hohen Stufen von Meditation ist das Gefühl nicht angenehm, auch nicht unangenehm, in vierte Versenkung und höher. Aber dieses Gefühl ist dann natürlich auch angenehmes Gefühl, weil man meditiert. Warum? Indem man angenehme Gefühle erfahren möchte, die durch Konzentration und Feinheit des Geistes zustande kommen. Was ist angenehmes, neutrales Gefühl? Nur derjenige, der das selbst erfahren hat, kann sagen. Jemand, der das nicht erfahren hat, kann nicht sagen, natürlich. Dann, je tiefer man geht in Versenkung, desto angenehmer, desto feiner, und feiner Gefühl ist immer angenehmer, erfährt man, so wird erklärt in den Schriften, zum Beispiel Bahuvedanya Sutta, Dann höchste Zustand von Versenkung ist Versenkung ohne Gefühl und ohne Wahrnehmung. Wie so ein Gefühl, so sagt der weise Sariputta. Was ist das für ein Gefühl ohne Gefühl? Das angenehmste Gefühl ist, niemand kann sagen, der das nicht erlebt hat. Auf jeden Fall, so erlebt man immer feinere und angenehme, mehr angenehme Gefühle, bis angenehmste Gefühl von allen Gefühlen, das ist Gefühl von Befreiung. Und diese Befreiung ist eben, der Zustand von dieser Befreiung ist eben sozusagen paradoxal, ein, der befreit ist, ist ohne Gefühl. Ohne Gefühl im Sinne, dass er nicht anhaftet an das Angenehme, nicht sich weigert gegen Unangenehme und nie verblendet wird gegenüber das neutrale Gefühl, das eigentlich feiner ist als angenehme und unangenehme Gefühl. Deswegen die Menschen, die nicht meditieren, dann wegen neutrales Gefühl, dann entweder langweilen sich oder haben Unruhe und dann sie suchen Befriedigung dadurch, dass sie unbedingt ein angenehmes Gefühl suchen und dafür Begierde haben. Dann gehen sie in die Kneipe oder in andere, damit sie etwas Angenehmes erfahren und sich befriedigen von dieser Langeweile, das nicht angenehm und nicht unangenehmes Gefühl ist. Aber eben so wird gesagt in den Schriften, dieses Gefühl ist viel feiner für diejenigen, die meditieren. Deswegen in diese Progress in der Meditation ist, dass man im letzten Ende unheilsame neutrales Gefühl, unheilsame neutrales Gefühl für die meisten von uns ist immer mit Langeweile oder Schläfigkeit, Mattheit oder Suche nach Befriedigung, was Aufgeregtheit ist, verbunden. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sind wir im Zustand von Klarheit. Und unsere angenehmen Gefühle werden nicht mit Anhaften verbunden und unangenehme Gefühle werden nicht mit Abstoßen. Also, indem man wahre, feine, angenehme Gefühle in der Meditation empfunden hat, wird man natürlich loslassen. Ohne Loslassen kommt man nicht in Meditation. Jede Meditation ist immer verbunden mit Loslassen. Ohne Loslassen keine Möglichkeit zu tieferer Konzentration. Und diese Loslassen, wenn es mit einem weltlichen Objekt verbunden ist, so wie Atem oder was wir morgen üben werden mit Liebe und Mitgefühl, das sind dann weltliche Objekte, das heißt dann weltliche Loslassen. Durch weltliche Loslassen, so die buddhistische Lehre, öffnet sich die Möglichkeit für überweltliche Loslassen. Das kommt durch Verständnis. Buddhistische Weisheit ist nichts anderes als die Weisheit über bedingte Entstehung und die vier edle Wahrheiten, die dann öffnen die Türe für was genannt wird, überweltliche Loslassen. Diese überweltliche Loslassen dann führt zu Zustand von einer Klarheit, das nie unterbrochen werden kann. Das ist dann Beseitigung von Leiden. Das ist dann Ziel von dem buddhistischen Weg. Jetzt, wir haben Progress in Kultivation von den Gefühlen, auch verbunden mit Progress in der Meditation. Und wir kommen zum Anfang, wir kommen zu dem Thema, das wir für unseren kleinen Retreat ausgewählt haben. Ich hoffe, dass Sie über das Thema Interesse haben. Entwicklung oder Entfaltung von den positiven Gefühlen. Positiven heißt heilsamen. Ich habe vorgeschlagen positiven Gefühlen. Herr Kroll hat gedacht, heilsame ist viel besser als positive, nicht wahr? Also, was heißt heilsame? Heilsame heißt wörtlich das, in Abhidharma wird erklärt, was nicht krankhaft ist. Wenn wir uns mehr mit Meditation beschäftigen, werden wir langsam verstehen können, dass wenn wir angenehme Gefühle erfahren mit Anhaften, ist es krankhaft. Wenn wir unangenehme Gefühle erfahren mit Abstoßen, ist es auch krankhaft. Das ist klar, das ist ziemlich nicht so schwer zu verstehen. Deswegen, die kommen am Anfang. Was sehr schwer ist zu verstehen, ist krankhaftes, neutrales Gefühl. Krankhaftes, neutrales Gefühl ist sehr schwer zu entdecken. In Abhidharma wird gesagt, der Meditierende, wie wie entdeckt er neutrales Gefühl? So wie ein Jäger, der jagt nach Hirsch, einem Hirsch. Und wie jagt er? Er sieht ihn nicht, aber er folgt die Spuren von dem Hirsch. Jetzt kommt er zu einem Felsen, wo sich natürlich die Spuren verlieren. Na, was macht der kluge Jäger? Er geht Felsen herum, dann sucht er, wo diese Spuren fortsetzen. So findet man er wieder angenehmes oder unangenehmes Gefühl. Dann weiß er inzwischen, also so wie Felsen, war neutrales Gefühl. Dieses neutrales Gefühl ist nicht klar. Deswegen ist es am leichtesten, dass man davon verblendet wird. Natürlich, angenehmes Gefühl und unangenehmes Gefühl anhaften daran ist Ausdruck von Nichtwissen auch. Aber sozusagen indirektes Ausdruck. Direktes Ausdruck ist mit dem neutralen Gefühl. Also jetzt in den nächsten Tagen, dann werden wir uns beschäftigen mit Entfaltung von einem angenehmen heilsamen Gefühl. Wenn wir angenehmes, heilsames Gefühl üben, ist das sozusagen der beste Weg für Öffnung für Dharma. Warum? Weil wir bleiben bei dem, was angenehm ist. Der Geist wehrt sich gegen das, was unangenehm ist. Was machen alle Wesen? Was ist gemeinsam für alle Wesen? Suche nach dem Angenehmen und Suche nach Vermeiden von den Unangenehmen. Das machen wir alle. Angefangen von dem primitivsten Organismus, so wie Ameisen oder Fliegen. Was möchten die Ameisen oder Fliegen? Angenehmes Gefühl. Was möchten sie vermeiden? Unangenehmes Gefühl. Das ist Ziel, sozusagen Ziel des Lebens von allem Wesen. Indem wir verblendet sind gegenüber, was wirklich, wahrlich angenehm ist und unangenehm ist und neutral ist, dann bleiben wir in diesem Zustand von geistlichen Leiden. Dann alle Wesen sind Wesen, indem sie, so wird erklärt in Visuddhimagga, von den imaginären Pali-Wurzel Sat, die Wesen heißen Satta, von dem imaginären Wurzel Sat, was heißt haften. Wir haften an das Angenehme, in diesem Sinne, so der gute Buddhaghosa meint, in dem Sinne sind wir Wesen, indem wir uns an das Angenehme anhaften. Aber indem wir uns von Leiden befreien möchten, wir sollen finden einen Weg, wie wir lernen, angenehmes Gefühl mit heilsamen Zustand des Geistes verbinden. Nicht mit Anhaften. Das ist sozusagen Eingang in wahre Studium von der Buddha-Lehre. Wir finden Vergnügen in der Lehre, wir finden Erfüllung in der Lehre, wir finden das Gemeinsame in der Lehre. Wo der Geist Gemeinsame, wo der Geist Angenehmes findet, da bleibt er. Deswegen ist es so wichtig, dass der Geist findet Angenehme an Heilsamen und vermeidet das Unheilsame. Dann bleibt er bei Dhamma, indem er das Angenehme bei Dhamma erfahren hat. So die Logik der Meditation. Man muss sich auch in Meditation, man muss angenehmes Gefühl bei der Meditation haben, dann bleibt man bei der Meditation. Wenn man unangenehmes Gefühl hat in der Meditation, was macht der Geist? Affengeist, der bleibt nicht bei dem Meditationobjekt und wehrt sich sozusagen gegen Meditationobjekt. Dann fängt er zu denken, was er noch zu erledigen hat, was er noch unbedingt machen muss. Und die Meditation ist weg, indem man keine Erfüllung in der Meditation, was eigentlich nichts anderes ist, als Erfahrung von feinere, heilsamen Gefühl, angenehmen, heilsamen Gefühl. Jetzt die traditionelle Erziehung im Buddhismus von heilsamen Gefühlen sind die vier Appamanas oder unmessbaren Gefühlen. Die werden auch als himmlische Gefühle genannt oder auch auch göttliche Bleiben, Brahma Viharas. Durch diese vier Meditationen dann entwickelt man systematisch heilsame, angenehme Gefühle, obwohl, wie ich gesagt habe, letzte von den göttlichen Bleiben, kann man sagen? Verweilen Zuständen ist UPK, was eigentlich neutrales, mit neutralem Gefühl verbunden ist. Hier, vorsichtig, hier handelt es sich um Sankara UPK. Nicht unbedingt Vedana UPK. Es gibt Vedana UPK, das heißt neutrales Gefühl, nicht angenehm und nicht unangenehm. Und es gibt Sankara Upekha. Das heißt eben, dass der Geist unparteilich bleibt. Er haftet nicht an das, was angenehm ist. Er stoßt nicht weg das, was unangenehm ist. Und er ist nicht verblendet, er ist frei von Trägheit und Mattheit und er ist nicht aufgeregt. Dieser Zustand nämlich, sehr wichtig zu verstehen, ist die Voraussetzung für heilsame Konzentration des Geistes. Nach der buddhistischen Lehre, alle heilsamen Zustände des Geistes sind in kleineren oder größeren Maße verbunden mit dieser Sankara Upekha, Unparteilichkeit des Geistes. Je tiefer die Weisheit der Meditierenden, desto tiefer wird auch diese Unparteilichkeit des Geistes. Aber wir haben schon erklärt, dass diese feinen Gefühle des Geistes, auch wenn es in tiefe Meditation erlebt wird, sind immer auch angenehm für diejenigen, die sie erleben. Nicht für diejenigen, die sie nicht erleben, natürlich. Also in diesem Sinne sind diese vier göttliche Verweilungen, vier göttliche Verweilungen, Summum Bonum, vier Entwicklung von positiven Gefühlen. Oder von heilsamen Gefühlen, die dann, wenn wir diese Entwicklung in unseres tägliches Leben versetzen, dann die Qualität von unserem Leben wird sich dann radikal ändern können. Erste von den heilsamen Gefühlen heißt Metta. Metta bedeutet wörtlich Maitri. Von der Mitra heißt ein Freund. Metta ist dann Zustand von Freundschaft. Man wird es auch sehr oft als Liebe übersetzen. Liebe ist natürlich eine sehr gute Übersetzung. Und Liebe im Sinne von Freundschaft ist natürlich die reine Liebe. Dass unsere Liebe ist frustriert, indem es nicht Liebe im Sinne von Freundschaft ist. Sehr wichtig zu verstehen. Und es fängt an mit Liebe, warum? Sehr wichtig zu verstehen. Was denken Sie? Bestimmt haben Sie auch erfahren, Liebe ist das schönste Objekt des Herzens. Das ist, was sich alle Wesen wünschen. Wir sind frustriert, indem wir nicht genug Liebe haben. Aber es ist auch in Buddhismus auch Synonym für unsere Sklaverei oder Fesseln und unseres Leiden. Das, was uns größte größte Freude oder größte Erfüllung bringt, ist eben Liebe. Aber das, was uns auch die größte Frustrationen bringt, ist auch Liebe. Deswegen ist es so wichtig, positive Liebe im Sinne von Freundschaft zu entwickeln. Das ist die Grundlage von sozusagen allen positiven Gefühlen. Ohne Liebe im Sinne von Freundschaft wird unseres Leben immer unaufgehört, unerfüllt. Was erfüllt eigentlich unseres Leben ist Liebe. Aber es muss Liebe im Sinne von Freundschaft sein. Warum so? Bitte sagen Sie mir. Ich rede genug und wir sind sehr wenig Leute, deswegen wir sind wie kleine Familie. Warum? Es ist immer ein Besitzstreben dahinter. Hinter Liebe ist oft ein Besitzstreben, dass man jemanden festhalten will, für sich haben. Und warum dann Freundschaft ist die wahre Liebe? Wahre Freundschaft ist nicht mit Besitz verbunden. Ein wahrer Freund ist eben einer, der sich opfert für den anderen, nicht wahr? Das ist dann Gegenteil. Liebe ist, dass man im negativen Sinne ist Liebe, dass man für sich will. Deswegen wird man auch, solange man für sich will, wird man auch in Liebe frustriert. Das ist Teufelskreis, in dem sich die Wesen wir befinden. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Bitte, bitte. Von Anhaften an gute Gefühle haben Sie gesprochen, mhm. aber nicht von Anhaften auch an Negatives. Kann man das nicht auch denken? Das ist was ist Anhaften an negative Gefühle? Das ist nichts anderes als Hass oder Ärger. Und das ist ein Komplex. Warum ärgern wir uns? Wir können uns nicht ärgern, wenn wir nicht anhaften. Das sind so wie zwei Seiten von demselben, von derselben Münze. Deswegen Vedana Pachaya Tanha, Gefühl führt zu Durst. Durst ist nicht nur anhaften an das Angenehme, das ist auch Wegstoßen von Unangenehme. Dieses Wegstoßen heißt wörtlich in Sanskrit Pratigha, Pratihan. Das heißt Resistenz. Wie wissen wir, dass wir in uns noch Durst haben, indem wir stoßen gegen das, was uns nicht gefällt. Und wir wollen das Han, wir wollen das beseitigen, wir wollen das töten. Han bedeutet töten. Töten mit Kraft. Das unaufgehörte, unglaubliche Leiden, das wir Menschheit erfahren haben, ist eben nichts anderes als dieser Ausdruck von Tanha, Durst. Durch Durst dann, wir hassen. Und es ist in der Tat auch ein Komplex mit Anhaften an das, was angenehme ist, was das, was man nicht dann verlieren möchte. Da ist eine sehr schöne Geschichte in den Schriften, das kann ich rede zu viel und keine schöne Geschichte als Mönch, sollte ich ein paar schöne Geschichten von den Jatakas oder Kommentaren. Es gibt in Dhammapada ein sehr schönen Vers, bekannter Vers, der sagt, Piyato jayati soko, piyato jayati bhayam, piyato vipamutasa, nati soko, nati bhayam. Kleines Vers, aber sehr weise. Und es gibt sehr schöne Geschichte darüber, dass ich jetzt erzählen werde. Morgen reden wir mehr über Meditation, praktische Anweisungen zu Liebe, Karuna heißt Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Also jetzt schöne Geschichte zu diesem. Was sagt das? Piyato jayati soko, piyato jayati bhaya. Unsere Sorgen und unsere Sorgen und unsere Ängste, der Komplex von Hass und Ärger ist sehr eng mit Ängst und Sorge verbunden. Das wissen wir alle. Und das ist auch sehr gut illustriert in unserer Geschichte. Die Sorgen und Ängste kommen von dem, was uns Bio, was uns, was wir mögen. Derjenige, der nichts mögt, kann man mag, der ist befreit von Sorgen, der ist befreit von Ängsten. Und jetzt schöne Geschichte dazu, weil es sehr schwer zu verstehen ist. In der Zeit von Buddha gab es in der Buddha gehörte, wie Sie vielleicht wissen, er war ein Prinz von einem kleinen Königsreich, das Vasal war von großen Reich von Kosala. Die Hauptstadt von Kosala war Savati oder Shravasti, wo Buddha nach seiner Erleuchtung die meiste Zeit verbracht hat. Und in dieser Hauptstadt, der König hieß Pasenadi und er hatte eine unheimlich schöne Königin, die hieß Malika, so wie heute war ich zu Dana bei Malika. Diese Malika, sie stammt von einer niedrigen Kaste, aber durch ihre Schönheit, der König hat sich in sie verliebt und machte sie dann zur ersten Königin. Und diese Malika, sie war von niedriger Kaste und war sie etwas vertraut mit Dukkha, mit sie wurde leidenschaftliche Schülerin von Buddha und ging praktisch jeden Tag seine Rede zu hören. Und der König war am ersten nicht besonders begeistert von Buddha, aber allmählich wurde er auch von Schüler von Buddha. Und er immer fragte seine Beliebte, du, was hat der Weise heute gelehrt? Dann hat sie gesagt, den Vers, das ich jetzt rezitiert habe. Und natürlich, das war in Schlafzimmer, vor der Nacht. Der König vielleicht hat gedacht an die Freuden, dass er erleben wird. Und wenn er sowas hört, natürlich war er nicht begeistert darüber. Dann, was macht er? Sagt er, geh weg, ich will mit dir nichts zu tun haben, du Dumme. Wie kann so ein weiser Mann sowas sagen? Dann hat sie weggejagt und vielleicht ist er zu eine andere Frau gegangen. Und was passiert am nächsten Tag? Er hat schlechtes Gewissen. Im letzten Ende, er war ein guter Mann, deswegen ist er auch so Tradition nach auch Sotapanna geworden. Ein Strom. Das kann nur ein guter Mann werden. Ein, der Heilsame übt, so wie Liebe ohne Anhaften, Freundschaft. Und ich erzähle noch die Geschichte und dann machen wir. Bald ist die Zeit, Herr Kron hat gesagt, letzte halbe Stunde soll für Fragen und Antworten, richtig? Sollen wir so machen immer, jeden Tag letzte Stunde wird Fragen und Antworten über das, was wir gelernt haben. Dann, wenn es nicht sehr wichtig ist für Verständnis von dem Stoff, dann bitte sammeln Sie die Fragen für die letzte Stunde. Dann wir können, indem wir so wenig sind, wir können interessante Diskussionen führen, indem Sie gute Fragen haben. Bitte geben Sie mir Herausforderung, dann vielleicht werde ich mein Gehirn wie sagt man reiben, bemühen und vielleicht kommt eine gute Antwort, ich weiß noch nicht, garantiere ich nicht. Also der gute König dann ruft sie und entschuldigt sie und sagt, meine Liebe, es tut mir leid, ich sollte nicht so was. Aber ist es wirklich wahr, dass so ein weiser Mann konnte so eine Dummheit sagen? Dann ist ja, das ist natürlich so. Dann möchtest du lieber wissen, warum er das gesagt hat? Na, ich bin so eifrig, das zu wissen. Dann sagt sie, dein Lieblingssohn Vidaba, mein Sohn, wenn er krank wird, wenn er getötet wird in Schlacht, wirst du viele Sorgen und Ängste haben? Natürlich. Ja, mein Sohn. Na, siehst du, in Bezug zu diesem hat der Weise gesagt, dass unsere Sorgen und Ängste kommen von dem, was wir mögen. Was heißt das? Das ist für uns, das heißt nicht, dass wir unsere Söhne oder Tochter oder Väter oder Mutter lieben sollen. Wir sollen sie lieben, aber wahre Liebe im Sinne von Freundschaft, das ist die wahre Liebe. Dann gibt es Harmonie in der Familie, Harmonie in der Gesellschaft und wir selbst und alle anderen dann bekommen große Nutzen von der Liebe, sonst nur Frustration. Dann sagt er weiter. Und deine liebe Tochter Vajira, was meinst du, wenn sie krank wird und wenn sie stirbt, wirst du viel Ängste haben und viele Sorgen. Na, natürlich, antwortet, na, siehst du, in Bezug zu diesen hat der Weise gesagt, diesen Vers. Dann der König Pasenadi sagt, ich beuge mich vor dem Weisen und nehme Zuflucht zu dem Weisen. Es ist wirklich so, wie er sagt. Aber wir wollen das nicht akzeptieren, indem wir nicht klar erleben und sehen, dass wahre Liebe eben diese Freundschaft ist. Dass diese dann bringt Harmonie und Erfüllung in die Liebe. Und ohne das wird immer unsere Liebe auf eine Weise oder andere Weise frustriert. Ist das wahr oder nicht? Na gut, dann jetzt bitte die Frage. Es war keine Frage, es war nur, ich wollte nur sagen, man kann diese ganze Sache, da schließe ich jetzt weniger an die Liebe an, als an das, was Sie vorher gesagt haben, das Anhaften. das Ausbeuten, zu dem wir neigen, denn wir beuten ja eigentlich immer aus, wir sind so. Und in einer Diskussion mit ihm, mit einem Moslem, hab ich das mal gebracht, was mir selber am meisten einleuchtet. In der Schule haben wir gelernt, dass vor unserem Auge, ich erinnere mich, wie die Lehrerin eine Kerze an die Tafel malte und dann das Auge im Schnitt und dann so Punkte von oben der Kerze ins untere, in die Netzhaut. Wir bekamen immer gesagt, dass vor unserem Auge das Anfangsprodukt ist, das Objekt, und dann kommt es auf die Netzhaut und dann wird es mehr. Aber dem ist nicht so. Vor unserem Auge ist das Endprodukt. Wenn Sie mich sehen, ich bin in Ihrem Sehgehirn. Ihre Augen blicken nicht nach außen, sondern ins Sehgehirn hinein. Und das gilt für alle Sinne. Das heißt, es ist wie ein Traum. Da haben wir das ja auch. Das sind keine äußeren Objekte, sondern das sind alles innere Objekte. Und da leuchtet das ein, beim Traum würde es einleuchten. Nehmen wir mal an, ich wäre im Koma, das wäre ein ganz langer Traum. Wenn ich da ausbeuterisch tätig werde, schlägt der Traum zurück, weil es keine Substanz gibt, aus der ich mich bereichern kann. Und so ähnlich ist es hier im Leben auch. Dass wir abseits von der klassischen buddhistischen Erklärungsweise einfach der Hinweis darauf, dass wir immer Sinnesendprodukte erleben und dass wir, und die sind nicht ausbeutbar, nicht wirklich. Was wir normalerweise erleben, sind die Bilder von unserem Bewusstsein. Das ist im Buddhismus, wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine sehr einflussreiche Schule, das heißt Yogacara. Für die Yogacharins, die äußere Welt ist nichts anderes als nur die Bilder des Geistes, ist äußere Aspekt von dem Geist. Diese Projektion. Ja. Ich beschäftige mich eben mit diesem Studium von dieser Schule. Ich unterrichte das auch. Wenn Sie das Interesse haben, dann wir können auch darüber sprechen. Das ist sehr, auch die Meditation, wie es erklärt wird in dieser Schule. Alle Meditationsobjekte sind nur Geistesabbildungen. Spiegelungen des Geistes. Wenn man das durchgedrängt hat, dann kommt man zu wahre, sagen wir, Realisierung. Oder? Klares Sehen. Klares Sehen. Klares Sehen kommt durch diese Realisation, ist nicht getrennt von dieser Realisation. Das ist auch die Grundlage in der Tat für die Mahayana-Lehre, dass Samsara und Nirvana ist nichts anderes als Zustände des Geistes. Und der Geist in sich selbst ist, hat Natur der Leerheit. Also Verwirklichung von diesem dann bringt die Gleichheit von Samsara und Nirvana. Na gut, bitte. Wobei, von dem Thema, was Sie angesprochen haben, eben mit anhaftender Liebe oder die Freundschaft, und mit dem Aspekt, der jetzt angesprochen wurde, trifft sich dahingehend, dass die nicht anhaftende Liebe und auch ein Aufhören von dem reflexiven Geist ist in der zweiten Wahrheit zu finden, wo es ja heißt mit dem Salayatana, die sind, da findet man das Liebe. Das Liebe in der Welt ist die größte Ursache für Dukkham. Das ist wahr. Das ist in der zweiten Ebene Wahrheit. Und das heißt, eine nicht anhaftende Liebe und die Brahma-Vihara ist, wenn nicht mehr Welt, nicht mehr Salayatana ist, als Grundlage gibt. Wo haben Sie das gefunden? Das steht zum Beispiel in die Dighanikaya 22. Mahasatipatthana Sutta steht das bei der Betrachtung von den Dhamma. Dhammanupassa. Das da ist ausgeführt. Man transzendiert, meinen Sie? Ich habe nicht richtig verstanden. Man transzendiert die Salayatana. Nein, man nicht übersteigt, ja, genau. Über. Ja. Also man, das ist nicht mehr die Basis, in der zum Beispiel Sankara Vedana entwickelt wird. Das ist dann Metta. Aber das Objekt von Metta, der Grundobjekt von Metta sind Wesen, alle Wesen. Wesen ist auch lässt sich noch nicht von Salayatana trennen. Aber es ist nicht das Liebe an ein Wesen, sondern abstrakt. Genau, meinen es geht nicht um individuelle. Ja, abstrakt, ja, es ist wahr. Abstrakt, aber, ja, also es ist nicht mit der Unterscheidung eben, nicht mit. Es ist verbunden. Genau, genau. Es transzendiert diese. Objektgebunden. Ja, das ist wahr. Wir werden das üben morgen. Hoffentlich erfahren wir das alle. Und so kann man sich aber den Unterschied, denke ich, wenn man ein bisschen praktiziert in die Richtung, kann man klar machen, was der Unterschied zwischen anhaftender und nicht anhaftender Liebe, Metta, dann ist. Ja, wir werden das morgen erfahren. Natürlich, man kann transzendieren diesen Komplex von Anhaften und Abstoßen, nur indem diese Liebe, obwohl es konkret ist, geht von dem unterscheidenden Geist überaus unterscheidende Geist. Warum wir haften? Wegen dieser unterscheidenden Geist. Und diese Metta transzendiert diesen unterscheidenden Geist. Und das ist ja klar. Deswegen alle Übungen, die man macht, dann damit man kommt in Versenkung. Diese Versenkung von Metta kommt nur, wenn man diesen unterscheidenden Geist zwischen ich und du, mein Objekt, das ich liebe, das ich mag, Objekt, das ich nicht mag, Objekt, das mir neutral ist, ich mag ihn nicht, mag ihn auch, hasse ich auch nicht. Wenn man das dann transzendiert, nur dann kann man effektiv Metta üben, im Sinne von Versenkung. Sonst kommt man nicht in Versenkung durch Liebe. Indem man diese, was unsere Bündnis in Samsara ist, ist nichts anderes als dieser differenzierende Geist. Dieser differenzierende Geist muss man transzendieren, damit man zur Klarheit kommt. Und differenzierter Geist ist eben basiert an Anhaften, an das, was angenehm ist, verstoßen von dem, was unangenehm ist. Und eben ruht unsere Verblendung. Da gibt es ein sehr schönes Gedicht von dem Zen-Meister Sosan, der sagt, der große Weg ist gar nicht schwer, er meidet nur das Parteiischsein, er meidet nur die wählerische Wahl. Ja, ist genau das. Die Freundschaft, wahre Freundschaft soll dann unparteiisch, obwohl man mit dem Partner ist, bringt diese Unparteilichkeit hinein. Dann hat man Harmonie. Deswegen auch Metta soll man anfangen mit den engen, bisschen Unparteilichkeit hineinbringen, dann lebt man in Harmonie. Ist das so oder nicht? Deswegen habe ich gedacht, dass diese vier Brahma-Viharas ist beste Thema für Meditation, weil es die Wesen am größten Nutzen bringt, indem man etwas erfährt von dieser Unparteilichkeit und von Freude von Unparteilichkeit. Unparteilichkeit ist die wahre Freude. Indem es Gleichmäßigkeit in den Geist hineinbringt. Und gleichmäßiger Geist ist der erfüllte Geist. Der Geist, der nicht gleichmäßig ist, ist unerfüllter Geist. Sehr wichtig zu verstehen. Deswegen sind diese vier, wie haben Sie gesagt? Vier Verweilungszustände. Verweilungszustände, Zustände des gleichmäßigen Geistes. Sonst kann man nicht da verweilen. Wir werden noch darüber morgen sprechen können. Die Brahma-Viharas werden in der buddhistischen Lehre erklärt als besondere Zustände von Meditation. Es sind nicht, in dem die Objekte sind besonders. Besonders in dem Sinne, dass sie am engsten mit Weisheit verbunden sind. Deswegen, da gibt es eine Sutta in Majjhima Nikaya, das heißt Atta Nagarika Sutta, haben Sie gehört? Atta Nagarika Sutta ist kurz nach Parinirvana von Buddha in Kushinagar, der Laie, Panchangiko, trifft Ananda. Und Panchangiko gehört zu den erleuchteten Upasakas, Schülern von Buddha, die Laien sind. Und er trifft Ananda und fragt ihn, Ehrwürdige, Sie sind sehr eng mit unserem Lehrer verbunden, haben Sie so lange Jahre in seiner Gegenwart verbracht, welche Eintritte oder Tore zu Sterblosigkeit hat der Erhabene gelehrt während seine Anwesenheit. Und der Ananda, gute Ananda, antwortet, weil der Lehrer noch lebte, er immer lehrte 11 Toren zu Unsterblichkeit. Welche 11 Tore? 11 Tore heißt auch Methoden der Unsterblichkeit. Das heißt, die erste, zweite, dritte, vierte Versenkung, dann erste, zweite, dritte Versenkung in formlose Objekten. Wenn man Vipassana übt in diesen Zuständen, dann kommt man sehr klar, sehr schnell zu Klarheit, in dem diese Zustände sind mit eben mit Gleichmäßigkeit des Geistes verbunden und man kann sie anwenden an detaillierte Untersuchung von den Phänomenen von unserer Erfahrung von Namarupa. Dann, was kommt noch? Sieben sind da in vierte Arupa Jhana, vierte Versenkung. So die buddhistische Lehre, die Nichtwahrnehmung und Nicht-Nichtwahrnehmung, kann man nicht Vipassana üben, indem die Wahrnehmung ist so fein, dass dort lassen sich nicht die Elemente der Erfahrung untersuchen. Nur wird gesagt in den Kommentaren, der Buddha selbst, sein Geist ist so fein, dass er sogar in diesem Zustand die einzelnen Faktoren von Geistlichkeit und Körperlichkeit untersuchen kann und sieht klar die Vergänglichkeit von diesen Faktoren unserer Erfahrung. Moment, ich werde es zu Ende bringen. Dann, was bleibt? Noch vier. Vier ist nichts anderes als diese vier Verweilungen. Warum so? Weil sie sind, obwohl sie auch Meditationen sind und können mit Versenkung verbunden werden, es ist besondere Versenkung. Warum? Weil Objekt ist endlos. Endlose Wesen, endlose Objekt. Deswegen es transzendiert diese Unterscheid. Es ist beste Objekte zu transzendieren, was wir gesagt haben, was Sie gesagt haben, diese Gebundenheit an differenzierte Geist. Es sind beste Objekte zu üben, ein Geist, das die Differenziationen, die uns an Samsara binden, zu transzendieren. Dann 11 Objekte. Wenn man in diesen 11 Objekten 11 Meditationen dann klar sieht, die Vergänglichkeit und so weiter, dann, das sind die 11 Tore zu Unsterblichkeit, zu Nirvana. Bitte, jetzt Ihre Frage. Ich wollte, weil Sie sagten gerade, mich dem Bereich weder Wahrnehmung noch Wahrnehmung noch nicht Wahrnehmung. Ja, in Anupada Sutta steht aber, dass Sariputta diesen Bereich auch unterscheiden konnte, entstehen, bestehen und vergehen. Nee, das steht nicht. Da haben, bitte lesen Sie nochmal. Er unterscheidet nicht die Geistesfaktoren in Anupada Sutta. Ich habe diese Sutta mehrmals gelernt. Da steht nicht, dass er unterscheidet. Eben, er kann nicht. Nur der Buddha selbst kann. Bitte lesen Sie nochmal. Wenn es gibt hier, bitte bringen Sie Majjhima Nikaya, können Sie gleich sehen. Okay. Wäre dann in der vierten Vertiefung das Objekt nicht mehr zu analysieren, so verstehe ich das? Man kann analysieren, also man kann analysieren im Ganzen, verstehen nur, dass die Aggregate da sind, aber man kann nicht unterscheiden die einzelnen Geistesfaktoren oder einzelne Rupas. Das geht nicht. Aber man kann wissen, dass die vier, dass die Aggregate noch da sind. Das kann man wissen. Aber im Ganzen. Niemand außer Buddha selbst kann in diesem Zustand unterscheiden, auch die einzelnen Geistesfaktoren. Auch nicht mal die Hauptfaktoren. Weil, naja, die Nichtwahrnehmung und Nichtwahrnehmung, das ist so feineste Objekt in der Samsara, ist dieses Objekt. Und deswegen wurde es auch öfters in der Zeit von Buddha für Nirvana verwechselt. So die Tradition, der Lehre von Buddha hat das gemacht. Und der Buddha selbst gab sich damit nicht zufrieden, er hat das gelernt, aber wusste, dass es auch zusammengesetzt ist, durch Bedingungen entstanden, deswegen es kann nicht Objekt der Befreiung sein. So ist die Tradition. Noch irgendwelche Frage? Wenn nicht, dann wir übergeben Verdienst für heute und morgen fangen wir an mit Metta-Meditation, Erklärung und Übung. Und ich werde dann auch hoffentlich, weil die Zeit ist so kurz, etwas erklären können über die anderen Verweilungen. Sind Sie mehr an Theorie interessiert oder Praxis? Wenn mehr an Theorie, dann spreche ich mehr. Wenn an Praxis, dann meditieren wir mehr. Indem so wenig Leute anwesend sind, dann wir können das nicht so offiziell machen. Mehr je nach Ihrem Interesse werde ich mich daran richten. Gut so? Dann bitte denken Sie, was Sie lernen möchten, dann ich werde mich bemühen, dass ich Ihnen behilflich sein kann. Gut? Alles prima? Dann machen wir Übertragung von Verdienst und heute ist die Zeit vorbei. Dann mit Metta denken wir an alle Wesen, mögen sie auch Erfüllung und Zufriedenheit in der Wahrheit finden. Und frei von Leiden sein. Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Lokasasanang Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Desanang Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Tumamparang Sabitio Vivajantu Sabarogo Vinasatu Mate Bhavatvantarayo Suki Dighayuko Bhava Bhavatu Sabamangalang Rakantu Sabadevata Sababudhanubhaven Sabadhammanubhaven Sabasanganubhaven Sada Sotti bhavantu te devo vasatu kalene sasa sampati hotu cha pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. Wir werden nicht wahrscheinlich Zeit haben, die Karaniyametta-Sutta erklären. Karaniyametta-Sutta erklärt, wie man durch Meditation über Liebe sich befreit. Ich werde das dann in vielleicht einem kurzen zusammenfassen, weil wir nicht genug Zeit haben. Und wir können das auch rezitieren. Vielleicht viele von uns kennen das. Hm? Kennen Sie Karaniya Metta Sutta? Wer kennt nicht? Nicht auswendig. Dann vielleicht, Sie können fotokopieren. Hm? Ja, ja, ja, haben Sie ja, die ja. Fotokopie? Dann gut, dann geben Sie denjenigen, die nicht kennen. Dann, wir haben noch ein paar Minuten, dann ich rezitiere und Karaniya Metta Sutta, dass wir dann morgen in Praxis versetzen wollen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantang santang padam abhisamecce. Sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani. Santu sakoce subaroce apakkicoce salahukavuti. Santindrioce nipakoce apaggabo kulesu ananugindo. Nachakundang samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyung. Sukino va khemino hontu sambe satta bhavantu sukitatta. Yeke chipana bhutatti tasava tavarava anavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatulla dittava ye va additta ye chadure vasanti avidure bhutava sambhave siva sambe satta bhavantu sukitatta. Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi byaro sana patighasanya na anyamanyasam dukham michaye. Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam. Mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam. Udangadoce tiriyanche asambhadammaveram asapattam. Thittam charan nisinnova sayannova yavatasa vigatamindo. Etam satim adittheye brahmam etam viharam idam ahu. Ditinchanu paggama silava dasanena sampanno kame suvineya gedhang nahi jatu gambasayyang punaretiti. Etena sacheva jena hotu te jaya mangalang. Etena sacheva jena nasantu sabu padava. Etena sacheva jena sambe roga upasamentute. Mögen Sie alle glücklich sein durch die Wahrheit dieser Worte, habe ich gesagt. Und wir ruhen uns gut aus und morgen fängt das an. Um wie viel? 9 Uhr. 9 Uhr. Na prima. Dann hoffentlich verbringen wir einen guten Tag zusammen. Okay.